Ozongchol, Vorstand des USA-Instituts des Außenministeriums der TVÖK, veröffentlichte am 3. September einen Kommentar unter der Überschrift »Die leichtsinnigen Sanktionsmachenschaften der USA und ihre Anhänger werden misslingen«. Darin hieß es, nach dem jüngsten erfolgreichen Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot in der TVÖK richtet sich die internationale Aufmerksamkeit auf die koreanische Halbinsel und nimmt der Zweifel der USA-Amerikaner an der Wirkung der Sanktionen gegen Nordkorea schnell zu. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft der USA die Nordkorea-Politik der gegenwärtigen Obama-Administration hauptsächlich mit Sanktionen und Druck für bankrott erklärt hat. Sanktionen und Druck können das Problem nicht lösen, sondern machen es nur komplizierter. Davon zeugt gut die Geschichte der TVÖK-USA-Beziehungen. Im Kommentar wurden die Materialien darüber aufgezählt, dass die bisherigen USA-Präsidenten vom 33. Präsidenten Truman, der 1945 an die Macht kam, bis zum 44. Obama aus dem krankhaften Ablehnungsgefühl gegenüber der TVÖK die nordkoreafeindliche Politik zu deren politischer Vernichtung, wirtschaftlicher Isolierung und militärischer Erdrosselung betrieben haben. Die verrückten Sanktions- und Erdrosselungsumtriebe der USA zielen auf Systemumsturz der TVÖK eines souveränen Staates und sollten als ernste Verbrechen durch Verletzung der Souveränität, Würde und Existenzrechte der TVÖK selbstverständlich dem Flug und der Verurteilung ausgesetzt werden, obwohl die USA ohne Rücksicht auf Völkerrecht extreme unmenschliche Verbrechen begehen und eigenwillig versuchen, die TVÖK zu vernichten. Ist es absurd. Je mehr die USA und deren Anhänger unverkünftige Sanktionskampagne betreiben, desto fester wird die TVÖK nukleare Schutzwaffen für Gerechtigkeit halten. Die Welt wird deutlich sehen, wie die TVÖK die Fessel der Sanktion, Blockade und des Drucks bricht und aufkommt.